Lektion 1. Erst Lektion. Hier ist ein Mann. Ist das der Herr Hammer? Jo, das ist der Herr Hammer. Ist der Herr Hammer Deutscher? Nee, der Herr Hammer ist Brasilianer. Was ist das? Das ist ein Au. Ein Au und ein Au sind zwei Aue. Ein Mann hat zwei Aue und kann sehen. Albert, kannst du sehen? Hast du Aue? Jo, Herr Wolf, ich hon Aue und kann gut sehen. Albert, kannst du die Anna sehen? Jo, Herr Bär, ich kann die Anna sehen. Wo ist die Anna? Die Anna ist hier. Was ist das? Das ist ein Ohr. Ein Ohr und ein Ohr machen zwei Ohren. Ein Mensch hat zwei Ohren und kann hören. Anna, hast du Ohren? Kannst du hören? Jo, Herr Fischer, ich schon Ohren und kann gut hören. Kannst du gut sehen, Rudolf? Jo, Herr Ochs, ich kann gut sehen und gut hören. Was ist das? Das ist ein Haus. Ist das Haus neu oder alt? Es ist neu. Was ist neu? Neu ist nicht alt und alt ist nicht neu. Oh, ist gut. Robert, hier ist auch ein Haus. Kannst du sehen? Oh jo, ich kann es gut sehen. Ist das Haus neu oder alt? Es ist nicht neu, es ist alt. Ein Haus ist alt und ein Haus ist neu. Bist du alt, Anna? Nee, Herr Wolf, ich bin nicht alt, ich bin jung, aber der Alfred ist alt. Ist der Herr Ochs alt? Nee, der Herr Ochs ist nicht alt, er ist jung. Hier ist ein Mann. Ist er alt oder jung? Er ist alt, ordentlich alt. Er hat Augen, aber er kann nicht sehen. Was? Er kann nicht sehen? Nee, er kann nicht sehen. Er ist blind. Kann der Mann hören? Nee, er kann nicht sehen und nicht hören. Er ist blind und taub. Emma, kannst du sehen? Jo, ich kann gut sehen und hören. Jakob, hörst du den Rudolf? Nee, Herr Bär. Ich höre den Rudolf nicht. Was? Bist du taub, Jakob? Nee, ich bin nicht taub und nicht blind, aber ich kann den Rudolf nicht hören und nicht sehen.